Bevor wir uns zum Abschluss der Sendung der sechsten Stufe da Daivata widmen, möchte ich zur Wahrung der Objektivität kurz in Erinnerung rufen, dass wir uns mit Abbildung von Tierstimmen und Vogelgesängen in den indischen Ragaskalen mit einem hinduistischen Mythos befassen. Gewiss aber ist, dass die karnatische Musik, die südindische Klassik, entsprechend der kulturgeschichtlichen Entwicklung Südindiens mit einem eigenständigen, sehr durchdachten Musiksystem ausprägte, dem Melakarta-System, und damit seine Vollständigkeit erhalten konnte. Dagegen waren die Ragas der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik, über viele Jahrhunderte dem Einfluss aus nördlichen Grenzgebieten ausgesetzt. Es waren vor allem arabische, persische Zivilisationen und Zentralasien bis zur Islamisierung im 16. Jahrhundert unter der Mogul-Herrschaft. Ungeachtet dieser Realität basieren Mythen immer auch auf konkreten, geschichtlichen Fakten und praktischen Erwägungen. Trotz aller Mythen Frösche und Monsunzeit sind in Indien untrennbar miteinander verknüpft. Mit dem letzten Hörbeispiel, einem Raga mit Hauptton auf der sechsten Stufe Da, Daivata, können wir uns das Quaken des Frosches in der Regensaison, dem indischen Monsun oder das Wiehern des Pferdes vorstellen. Da haben wir bereits als Umkehrung in unserem Hörbeispiel des Ragas Gautsarang von Vikas Gupta auf der Sarod kennengelernt. Mit Ga auf der dritten als Vadi und Da auf der sechsten Stufe als Samvadi. Nun wird Da auf der dritten Stufe die Funktion von Vadi als Hauptnote übernehmen, in dem Raga Tilak Kamot. Und hierbei von Re als zweitwichtigste Note als Samvadi in der höher liegenden Oktav auf der neunten Stufe ergänzt. Der vergnügliche Raga Tilak Kamot wird in der zweiten Hälfte der Nacht gespielt. Der großartige Sitar-Maestro Ustad Abdul Halim Jaffar Khan, seit frühester Kindheit hinter der Sitar auf der Bühne, wurde 1929 geboren. Noch heute unterrichtet er und gibt Konzerte mit beeindruckender Virtuosität. Von Abdul Halim Jaffar Khan existieren eine Vielzahl von Aufnahmen und Filmmusiken, die bereits seit den 70er Jahren mit unzähligen Auszeichnungen gewürdigt werden. Die CD-Produktion 70th Birthday Release mit dem Raga Tilak Kamot ist bei Navras Records erschienen. Thank you.